Morgen, das ist später. Ich sage, heute ist der Tag für uns. Die Stunde, die uns blieb. Warum denn morgen? Das wird dieselbe Qual. Da sagst du morgen und das ist später. Ich sage, heute ist der Tag für uns. Denn heute hab ich dich lieb. Sag nicht nein. Die Zeit vergeht wie im Flug. Die Liebe auf morgen zu vertagen, das ist nicht klug. Werde mein, sag, dass du an mich denkst und dass du nicht heute noch morgen dein Herz einem anderen schenkst. Werde mein. Jemals, aber lieber wäre mir. Heute oder morgen oder jemals, aber lieber wäre mir. Sofort. Ich sage, heute ist der Tag für uns. Die Stunde, die uns blieb. Warum denn morgen? Das wird dieselbe Qual. Dann sagst du morgen und das ist später. Ich sage, heute ist der Tag für uns. Denn heute hab ich dich lieb. Sag nicht nein. Die Zeit vergeht wie im Flug. Die Liebe auf morgen zu vertagen, das ist nicht klug. Werde mein, sag, dass du an mich denkst und dass du nicht heute noch morgen dein Herz einem anderen schenkst. Werde mein, heute oder morgen oder jemals, aber lieber mehr. Heute oder morgen oder jemals, aber lieber wäre mir.